Einige Tage vor Weihnachten 1892 erhielt ich den Auftrag, in einer nicht weit von München-Gladbach gelegenen Pfarrei dem Pfarrer während der Festtage seelsorglich zu helfen. Das war die ersehnte Gelegenheit, Exarten offen verlassen zu können. Heimlich in der Nacht, etwa durch ein Fenster zu fliehen, widerstrebte mir, auch wäre ich leicht dabei entdeckt worden. Dann aber wäre mein Schicksal besiegelt gewesen. So schritt ich am 16. Dezember 1892, ich glaube, es war dieser Tag, sicher weiß ich es nicht, im hellen Tageslichte über die Schwelle von Exarten, scheinbar im Auftrage des Ordens, in Wirklichkeit ihn und seine Gesetze unter die Füße tretend. Ich fuhr nach Köln, eröffnete mich dem Rechtsanwalt H., übergab ihm Briefe an den Orden und an meine Mutter, worin ich die Unwiderruflichkeit meines Schrittes erklärte, da ich den Glauben an die Wahrheit der katholischen Lehre verloren hätte, verpflichtete ihn, meine Adresse im Auslande geheim zu halten und reiste, nachdem ich die Weltpriesterkleidung mit einem fertig gekauften Laienanzuge vertauscht hatte, nach Paris. Zuvor aber musste ich noch den Pfarrer, zu dem ich geschickt worden war, über mein Nichtkommen beruhigen, damit er sich nicht etwa telegrafisch nach Exarten wende und so meine Flucht vorzeitig bekannt wurde, ehe ich die Grenze überschritten hätte und ehe die dem Rechtsanwalt zur Beförderung übergebenen Briefe ihre Adressaten erreichen konnten. So telegrafierte ich dem Pfarrer, dass die versprochene Aushilfe nicht kommen könne, und unterzeichnete, um keinen Verdacht zu erregen, das Telegramm mit dem Namen des Jesuitenoberen Fischer, der die Aushilfe zugesagt hatte. Die Schuld, ein Telegramm gefälscht zu haben, nehme ich gern auf mich und freue mich noch heute, dass ich einen Zwirnsfaden, das Bedenken, solch ein Telegramm mit gefälschter Unterschrift abzusenden, kurzerhand zerrissen habe. Der Faden hätte sonst leicht zur Kette für mich werden können. In Paris blieb ich, unter dem angenommenen Namen eines väterlichen Gutes, bis ich die Nachricht erhielt, dass meine Familie zur Regelung der Vermögensverhältnisse bereit sei. Die vorläufige Regelung fand Anfang Januar 1893 in Köln unter Mitwirkung des Bankhauses Deichmann statt. Meinen Wohnsitz nahm ich zunächst in Frankfurt am Main. Dort erfolgte die endgültige vermögensrechtliche Auseinandersetzung, wobei ich meinem jüngeren Bruder ein Kapital von 40.000 Mark überließ, das er nicht mehr entbehren zu können erklärte. Er hatte es seit meinem Eintritt in den Orden mit meinem Willen besessen und, unter Annahme meines dauernden Verbleibens im Orden, als sein Eigentum betrachtet und behandelt. Die furchtbaren Aufregungen der letzten Zeit verursachten ein schweres, lange währendes, nervöses Magen- und Darmleiden, von dem ich mich erst nach monatelangem Aufenthalt in Helgoland, Mai bis August 1893, heilte. Aus Helgoland zurückgekehrt, nahm ich meinen dauernden Wohnsitz in Berlin. Wie oft ist mir von katholisch-ultramontaner Seite in der Öffentlichkeit und Privatim vorgeworfen worden: Du hast deine Gelübde gebrochen, du bist eidbrüchig geworden. Ja, selbst evangelische Kreise haben ihre Abneigung kundgegeben gegen den abtrünnigen Ordensmann, den abgefallenen Priester. Es ist wohl mehr als selbstverständlich, dass ich nach 14-jährigem ehrlich gemeinten Ordensleben und nach 6-jährigem Priestertum die Frage des Abfalles, der Abtrünnigkeit und des Bruches der Gelübde mir selbst ernst vorgelegt habe. Aber ich brauchte wenig Zeit, sie zu entscheiden, so einfach liegt sie. Ordensgelübde und Priesterverhältnis geht man ein, im Glauben, Gott zu dienen, in ein besonderes, nahes Verhältnis dadurch zu ihm zu treten. Wird dieser Glaube als Irrtum erkannt, so sind zur selben Stunde auch Ordensgelübde und Priestertum erledigt. Es waren Irrtümer, wie der Grund, auf dem sie ruhen, Irrtum war, und mit vollem Recht stößt der Mensch sie als Irrtümer ab. Dass auch evangelische Kreise vielfach noch in solchen Vorurteilen befangen sind, ist überlieferte schmähliche Abhängigkeit von katholisch-ultramontaner Anschauung. Die Tat des abtrünnigen Ordensmannes und abgefallenen Priesters Luther sagt solchen evangelischen merkwürdigerweise nichts. Fünftes Kapitel: Gesamturteil über den Jesuitenorden. Eine Wertung des Jesuitenordens hat von zwei verschiedenen Gesichtspunkten aus zu geschehen. Der Orden als religiös ultramontane Institution muss religiös, der Orden als Verein von Menschen zur Erreichung von Zielen hier auf der Erde muss unabhängig von Religion, muss menschlich beurteilt werden. Glatt zu scheiden sind die beiden Urteile allerdings nicht, soweit wie möglich ist die Trennung aber durchzuführen. Weil das gesamte ultramontan-katholische Ordenswesen mit seinen Gelübden und seinem Ordensstand als ein Abweichen vom Christentum, als Verzerrung seiner religiösen Grundlinien bezeichnet werden muss, so trifft dies allgemeine Urteil natürlich auch den Jesuitenorden. Ja, ihn trifft es besonders, denn er weist Eigentümlichkeiten auf, die auch vom katholisch-religiösen Standpunkt aus zu verwerfen sind. Sein blinder Gehorsam, seine Gewissensrechenschaft, sein Spionage- und Nivellierungssystem, seine Erziehung zur Angeberei, sein Missbrauch der Beichte und vieles andere sind Unsittlichkeiten, die auch das katholische Christentum verwerfen müsste und in früheren Zeiten ohne Zweifel auch verworfen hätte. Dass dem im 16. Jahrhundert ins Leben tretenden Jesuitenorden die Verwerfung nicht traf, dass im Gegenteil eine solche Unsittlichkeit enthaltenen Satzungen von den Päpsten gebilligt wurden, ist ein Zeichen, wie sehr damals und schon viel früher Papsttum und Kirche vom Ultramontanismus durchseucht und beherrscht waren. Das Mönchtum der thebaischen und libyschen Wüste kannte von diesen Dingen in dieser Form nichts, ebenso wenig wie Benedikt von Nursia, der Stammvater der abendländischen Klöster, sie kannte. Auch die viel späteren Ordensstifter, Dominikus und Franz von Assisi, haben die in religiös-christliches Gewand sich hüllende geistig-religiöse Sklaverei und Leibeigenschaft nicht in ihre Stiftungen eingeführt. Sie zur Grundlage christlicher Vollkommenheit zu machen, blieb dem Jesuitenorden vorbehalten. Durch ihn und von ihm aus sind die zahllosen späteren Ordensgründungen männlichen und vor allem weiblichen Geschlechts mit diesen Ungeheuerlichkeiten ausgestattet worden. Die Pest einer widerchristlichen Unselbstständigkeit, die dort verheerend grassiert und viele Tausende von Menschen ihrer angeborenen und gottgewollten Freiheit, der Freiheit eines Christenmenschen beraubt, ist jesuitischen Ursprungs.